Person C. Ich brauche immer ein klares Ziel in der Zukunft, auf das ich hinarbeite. Wenn ich etwas geschafft habe, suche ich mir ein neues Ziel. Ich glaube, nur so kann man etwas erreichen im Leben. Wer nur in den Tag hineinlebt, ohne konkrete Ziele, wird nicht weit kommen.